Grüß Gott, Kinder. Also, man hat's wirklich nicht leicht auf dieser Welt. Ja, wenn alle Engel wären. Aber leider, leider gibt's eine Menge Leute, die alles andere als Engel sind. Zum Beispiel die Frau, die direkt vor Meister Eders Werkstatt gestolpert ist und die dann... Aber langsam, ich will nicht gleich die ganze Geschichte erzählen. Fangen wir schön beim Anfang an. Also, es war ein Tag wie jeder andere. Der Meister Eder reparierte einen sehr schönen alten Stuhl, dessen Sitz und Lehne mit einem wundervollen alten Gobelinstoff bezogen waren. Der Pumuckl saß in seiner Schaukel und dichtete. 72 Mäuse trippeln Läuse, aber laut Katz miaut. Da bleibt den 72 das Herz stehen. Und so sind noch viel Läuse die Mäuse. Das sind dann überhaupt die allerläusesten Mäuse der Welt, nicht wahr? Wenn man nicht mal mehr ihr Herz klopfen hören kann. Und die böse Katze, die kann dann nicht eine einzige Maus fangen. Du sollst nicht nur sagen. Bitte sag etwas mehr. Ein bisschen mehr. Wenn das da so eine tüftelige Arbeit ist. Mein Gedicht ist auch eine tüftelige Arbeit. Pumuckl, gehst nicht gleich runter von dem Stuhl da. Wieso? Am Ende bringst du noch was dran hin. Das ist ja so ein wertvolles Stück. Direkt museumsreif ist das. Das bin ich auch. Ich bin auch museumsreif, aber kein Mensch museet mich. Und, okay. Und mein Gedicht, das war muhörumsreif, aber kein Mensch muhört. Aber geh. Tut dir nicht gleich wieder leid. Was? Schau dir doch lieber mal richtig den Überzug von dem Stuhl da an. Wie fein die Blümel da drauf gestickt sind. Ja, und dazwischen der Vogel und dann noch ein Vogel. Eine wunderschöne Gobelinarbeit. Eine echte, sage ich dir. Ja, aber da darf man ja überhaupt nicht drauf sitzen. Das ist ja ein echter Nicht-Draufsitzstuhl. Na ja, so ist es ja auch wieder nicht. Auf keinen Fall ist ein Stuhl, wo du mit die Füßen aufsteigen darfst. Ja, auch dann nicht, wenn ich sie vielleicht einmal gewaschen habe. Nein. Also, ich meine die Füße. Es könnte ja sein, mir dass ist mir lieber, du kommst mal weder gewaschen noch ungewaschen hin. Ja. Ich bin froh, wenn den der Kunde morgen abhält und ich die Verantwortung los hab. Ja, was ist denn da los? Ui, eine Frau liegt auf dem Boden, direkt vor unserer Tür. Ui, die blutet. Ja, meine Frau. Ja. Ja, was ist denn passiert? Oh, mein Hand. Thomas, was Hand? Kommen Sie häufig auf? Haben Sie sich was gebrochen? Ah, ja, ich weiß nicht. Ja. Meine Hand tut mir so arg weh. So? Oh mein. Was haben Sie denn? Alle meine zwei Strümpfe sind zerrissen. Oh, ich glaube, es ist noch mal gut gegangen. Passen Sie auf, kommen Sie zu mir rein. Da gingen Sie nicht rein, da so. Ja. Kommen Sie nicht, sagen Sie nur gerade einmal, wie ist denn das geschehen? Ja, ich weiß auch nicht. Gestolpert bin ich heute und so. Passiert was. Ach, das ist gut. Schauen Sie, wie meine Hand blutet. Ja, warten Sie, ich hole Ihnen einen Verband. Aber gell, gehen Sie vielleicht lieber zum Arzt. Sie wissen schon, wie ein Dreck, der reinkommt. Also das ist aber wirklich nett von Ihnen, wenn man da ein bisschen was rumbinden könnte. Ja, das tue ich schon. Blut, ja, sonst alles voll. Ja, ich muss mir Obacht geben. Nein. Also ich muss mich direkt hinsetzen. Sonst wird es mir schlecht an. Ja, sowas. Nein, bin ich da. Muss mir sowas passieren. So, es ist ja alles im Haus. Werden wir ja gleich haben. Ja. Mein, um Gottes Willen. Was ausgerechnet auf den Stuhl haben sie sich gesetzt, auf den wertvollen. Ach, hoffentlich haben sie ihm da jetzt nicht der Blut hingebracht. Ach wo. Blut geht nämlich kaum raus. Gehen Sie zu gut, Frau Doktor, stehen Sie auf, kommen Sie her. Ja, setzen Sie Freile, einen lieber ist ja da wurscht, her. Wo ich ja, sitze. Setzen Sie einen da lieber her, so. Aber jetzt habe ich da was hingebracht. Was? Aber, ja, um Himmels Willen. Ja, und genau an der hellen Stelle, wo man es aber schon so sieht. Ja, liebe Frau, wir kennen den Sie nur... Haben Sie denn das nicht gesehen? Oh mein. Sie mit einem warmen Wasser vielleicht. Ich mache es einem in warmem Wasser. Um Himmels Willen, ja, nicht. Geben Sie mal Ihre Hand her, so. Ja. Damit nicht noch mehr passiert. So, das wickeln wir jetzt da rum. So, da rum. Also, wie ein Gelernter machen Sie so das. So rum, jawohl. Ich bin Ihnen so dankbar, ja, aber wirklich. Wenn ihr nur wisst, was ich mit dem Stuhl mache. Weißt du, das ist mir peinlich, aber schon so peinlich. Ausgerechnet Blut. Und morgen wird der Stuhl schon abgeholt. Ja, das müssen Sie gleich rauswischen. Nein, nichts wird gewischt. Das muss ein Fachmann machen. Wenn man das selber macht, verdirbt man ja mehr, als man gut macht. Ich rufe gleich eine Reinigung an. Wird nicht billig sein. Wahrscheinlich muss ich den ganzen Polster rausnehmen, damit die den Stoff reinigen können. Ja, wenn Sie meinen, rufen Sie an. Ja, muss ich. Ich hätte es auch so rausgebracht. Aber jetzt muss ich weiter. Ja, Momentel, Frau, entschuldigen schon. Den Flecken haben Sie reingebracht, gell? Es tut mir leid, aber die Reinigung müssen schon Sie tragen. Ja, Ich hab's ja nicht absichtlich getan. Ja, ich weiß, ich darf ja auch nichts sagen, wenn's nicht so ein wertvolles Stück wäre, wo man wahrscheinlich eine Spezialbehandlung braucht. Außerdem habe ich jetzt so viel umstehen, damit das ganz aussieht. Das ist ja von mir aus. Ach. Rufen Sie halt an. Ist dir das auf was? Auf die Pfennige werden Sie mir auch nicht mehr ankommen. Ja. Ich gebe Ihnen halt meine Adresse. Ja, das ist ernst. Nachher können Sie mir die Rechnung schicken. Da tue ich gar nicht lang rum. Ja, Frau, so machen wir es. Ist gut. Also, da gehen Sie her, da haben Sie einen Block. Da haben Sie einen Bleistift, da schreiben wir. Ist ja gut. Schreiben Sie jetzt Ihre Adresse daher. Dass meine linke Hand verletzt ist und nicht meine rechte. Freilich. So. Das soll Sichel haben wir heißen, aha, gell? Ja. Geranienstraße 24. Geranienstraße? Was ist denn das, glaube ich, da für ein Stadtviertel? Das ist gar nicht weit von da. Bei diesen neubauten Häusern. Wissen Sie? Ah, da ist das, Frau Siegelhammer. Also nachher, gell? Ich wünsche Ihnen heute eine gute Besserung. Ja, danke schön für alles, gell? Hoffentlich geht der Fleck raus. Ja, hoffentlich. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Ja, sowas. Ja, sowas. Also, da muss ich gleich die Reinigung anrufen. Ja, hoffentlich geht mir das raus. Blut auf dem Stuhl. Brr. Brr, brr. Da hättest du mal jemand zwicken dürfen, damit sie sich nicht hinsetzt. Nein. Wenn die Frau schon eine wehe Hand hat, dann kann ich sie doch nicht auch noch zwicken. Ah. So boshaft können nicht mal Kobolde sein. Na ja, schon. Aber ja, mal sehen, ob es die Reinigung annimmt. Ja. Das hat gar nicht gesagt, dass wir das machen. Telefonier mal an. Auf einem Stuhle ist nicht gut ein großer Fleck von rotem Blut. Schnellreinigung, Meiersmann? Schreinermeister Eder hier. Ja, Sie, Fräulein, könnten Sie mir helfen? Ich muss ganz schnell einen Blutflecken aus dem Koblenzbezug heraus haben, bevor er eintrocknet. Könnte Sie ihn gleich bringen, damit man gleich ist? Das tut mir furchtbar leid. Was? Wir können nichts mehr annehmen. Nicht? Und außerdem können wir auch keine Garantie übernehmen. Oje. Wissen Sie, Blutflecken, sieh, das ist eine ganz heikle Sache. Ja. Und da kann sein, dass der Stoff drunter leidet. Es tut mir wirklich leid. Also auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Oje. Oh mein, da haben wir jetzt die Bescherung. Welche Bescherung? Ja, Kreuz, Birn, Baum und Hollerstamm. Da kann ich mich jetzt ärgern. Und die Frau, wie hat's doch gleich geheißen? Welche Frau? Die Frau Meier? Ja, Meier, die mit dem Meiersmann. Ja, sicher haben wir jetzt, halt's mir recht. Und gleich war's auch noch Schnappi geworden. Du hättest sie viel mehr schimpfen müssen, so wie du den Pumuckl geschimpft hättest. Und weißt du, in die Schublade hättest du sie reinsperren sollen, bis der Blutfleck rausgegangen wäre. Jawohl, das hättest du tun sollen. Okay, was fällt dir denn da ein? Ah, ja, pass auf, jetzt rufe ich noch eine andere Reinigung an. Ja. Und wenn ihr alle Reinigungen, die es gibt, durchtelefonieren müsst. Ja, ich helf dir. Der Meister Eder musste wirklich lange herumtelefonieren, bis er jemand fand, der ihm versprechen konnte, sich gleich des Blutfleckens anzunehmen. Noch am Nachmittag sollte er den Bezug in das Geschäft bringen. Der Meister Eder atmete auf. Ja, bin ich froh. Aber es ist schon so, wie ich gesagt habe. Ich muss die ganze Polsterung rausnehmen. Ah, das hat mir noch gefällt. So. Aber bevor ich das mache, da muss ich unbedingt einen Tee trinken. Ja. Ich gehe jetzt in die Küche auf und stelle mir schnell ein Wasser drauf. Ja, und ich stelle mich schnell selber vor dem Stuhl auf und ich gebe Acht. Und wenn jemand hereinkommt, zwicke und picke ich ihn so, dass er ganz, ganz weit von dem Stuhl wegspringt. Oder am besten, dass er gleich wieder zur Werkstatt rausspringt, weißt du? Ich bin nämlich ein großer Stühlebewacher. Ein so, sehr großer, ja? So, das Wasser wird bald kochen. Ja. Also, wollen wir heute mal schauen, dass wir den Gobelin sauber rausbringen. Ja, da wollen wir. Ui, guck mal, du, da kommt jemand über den Hof. Was? Ui, um Himmels Willen. Das ist doch ja, der. Das ist ja der Herr Greiner. Ja. Der wird doch nicht seinen Stuhl schon holen wollen. Ja, was machen wir denn jetzt? Weißt du, was wir machen? Was? Ja, zusperren. Einfach ganz, ganz fest. Okay. Zusperren. Dann kann er nämlich nicht da rein. Und wenn er nicht da rein kann, dann kann er nicht seinen Stuhl sehen. Und wenn er nicht den Stuhl sehen kann, dann kann er ja auch nicht den Flecken sehen. Unsinn! Ja, siehst du, dass da ein Licht ist. Wo? Schnell. Legen wir die Heilige Zeitung da auf den Flecken so, ja, als ob die ganz zufällig drauf liegt. Ja, ganz zufällig so. Aber du hältst die Zeitung fest, ja? Dass ja nicht runterfällt. Ja, ich halte die Zeitung. Auch nicht, wenn der Stuhl bewegt wird. Nein, ich werde die Zeitung festhalten. Ja. Dass es das reinste Haltefest wird, jawohl. Und ich glaube, ich setze mich einfach auf die Zeitung so drauf. Weißt du, so. Sei stark, der kommt. Ruhig. Jetzt kommt er. Grüß Gott, Herr Eder. Ja, Herr Greiner, Grüß Sie, na gut. Sie wollen doch nicht Ihren Stuhl? Aber das dauert leider noch eine Weile. Es ist doch mehr Arbeit, als ich gedacht habe. Nein, deshalb komme ich gar nicht. Nicht? Nein, ich komme wegen dem dazugehörenden Tisch. Der müsste aufpoliert werden, verstehen Sie? Freilich, das mache ich. Ja, ich komme bei Ihnen vorbei nächste Woche, wenn ich den Stuhl bringe, da, gell? Nächste Woche? Früher geht's nicht? Nein, leider, es geht nicht. Naja, gut. Sie haben halt immer sehr viel zu tun. Ja, sehr viel, wirklich sehr viel. Sind Sie mir nicht besser, aber ich bin gerade mitten in einer Arbeit drin, wissen Sie doch. Ich gehe schon, Herr Rieder. Ja, weil ich gerade da die Zeitung liegen sehe. Ah. Was sagen Sie zu dem Überfall in der... In der Dingstraße? Wie heißen gleich wieder? Ganz in der Nähe. Warten Sie, da liegt denn die heutige Zeitung. Ach so. Ich hab's gelesen, Herr Greiner, in der Dingstraße, gell? Mir fällt's momentan auch nicht ein. Aber ich weiß schon, Gibt's jetzt sowas, dass mir die Straße denn fällt? Mein Gedächtnis wird jeden Tag schlechter. Ich hab hier bei mir. Ja, da muss ich jetzt direkt nachschauen. Erlauben Sie, Herr Eder, dass ich da in Ihre Zeitung nachschaue. Nein. Es fällt uns schon so ein. Meinen Sie? Herr Greiner, war das nicht die Fassanstraße oder? Nein. Oder? Nein, die Fassanstraße war es nicht. Nein, mit was nicht? Nein, mit O war's. Mit O? Ja. O. Schauen wir nach. Ne? Was ist denn mit der Zeitung los? Sind die Papti an dem Stuhl fest? Die Zeitung? Papti wirklich fest? Ja. Sowas, na, gibt's das auch? Ja, aber zum Himmels Willen, mein Stuhl. Sie werden doch nicht Leim oder sowas auf den wertvollen Stuhl. Nein, nix da. Die Zeitung geht freilich ohne weiteres weg, du schaust doch her. Was gehört? Die Zeitung geht weg. Schaust du, da brauche ich bloß hinlangen und schon ist weg. Sehen Sie's? Und ich sitz drauf. Jawohl. Bequem sitzt man auf dem Stuhl. Ja, schon. Sehr bequem. Schon. Nicht jeder hat so einen bequemen Stuhl hier drin. Schon, aber wir wollten ja eigentlich in der Zeitung nach dem Straßennamen schauen. Ich schau schon. Im Sitzen, da wissen Sie, da schafft es ja viel leichter als wir im Stehen. Herr Greiner, wollen Sie einen nicht ein bisschen hinsetzen? Nein. Nehmen Sie Platz? Nein, ich will mich hier ja nicht niederlassen. Ja. Aber sind Sie mir nicht böse, Herr Ida? Nein. Sagen Sie, ist Ihr Arbeitsschurz nicht ein bisschen staubig? Mein Schurz? Ich meine nur, gell, der Stuhl ist etwas empfindlich. Der Schurz ist ganz frisch. Ganz frisch. Auf welcher Seite ist jetzt gleich der Überfall gestanden? Ja, das weiß ich. Wahrscheinlich da bei den Stadtnachrichten. Ja, das werden wir gleich haben. Ja, wäre du gelacht, wenn wir die Straßen nicht rausbrechen. Ihr Teekessel pfeift. Oh, den lassen Sie nur pfeifen. Schauen Sie, da steht's ja. In den frühen Nachmittagsstunden gelang es einem unbekannten Täter in einem Pelzgeschäft in der Thomasstraße. Ja, Thomasstraße, ja. Richtig. Ja, ja. Jetzt wissen wir es ja. Und Sie können Ihren Teekessel vom Feuer nehmen. Nein, der Teekessel, der hört schon von selber aus. Und außerdem pfeift er ja ganz schön, finden Sie nicht? Ich weiß nicht. Das muss ich jetzt unbedingt zu Ende lesen. Ja. Ich hab gedacht, Sie haben so viel zu tun. Schon, aber wissen Sie, wenn ich sitze, nachher sitze ich, ja. Und wenn ich lese, nachher lese ich. Dann störe ich Sie nicht länger, Eder. Aber es bleibt bei der nächsten Woche, Eder. Ja, freilich. Also, ich weiß nicht, dass Sie den Teekessel nicht nervös machen. Nein, kein bisschen. Auf Wiederschauen, bis nächste Woche. Auf Wiederschauen, Eder. Gott sei Dank, der ist draußen. Jetzt kann ich ja wieder aufstehen. Der Teekessel, der hat mir gerade noch gefallen. Pumuckl! Hast du was gesagt? Ja. Ich höre nämlich nichts, weil ich mir die Ohren zuhalte. Der Teekessel pfeift so scheußlich. Ja, warum hast du das Gas nicht abgedreht, damit die Pfeiferei aufhört? Weil ich mir nicht gleichzeitig mit zwei Händen zwei Ohren zuhalten und Gas abdrehen kann. Da war nämlich eine Hand plötzlich zu wenig. Wenn es zutrat, hättest du ja die Hand nachher an die Ohren nicht mehr braucht. Ja, nachher hätte ich es nicht mehr gebraucht, aber das war doch dauernd vorher. Und vorher habe ich eben zwei Hände für zwei Ohren immer und immer gebraucht. Mei, Pumuckl, mei. Aber jetzt gieße ich den Tee auf und nachher dann... Der Herr Greiner kommt noch mal über den Hof. Was? Schnell, den Teekessel auf den Stuhl hier. Oder die Teetasse oder irgendwas auf den Stuhl. Was stellen, komm. Mei, ich muss jetzt ja noch mal kommen. Ja. Was lege ich denn gleich hin? Ah, das Telefonbuch. Das Telefonbuch. Ja, das Telefonbuch. Ja. So gut. Ach, entschuldigen Sie, Herr Eder. Ja, was das ist denn? Noch mal stören, was das macht ja nichts. Für mein Gedächtnis, ja. Wissen, das ist wirklich eine Katastrophe. Na, sowas. Ja, habe ich doch jetzt den Zettel vergessen mit der Adresse von der Hemdenschneiderin. Ja, Sie haben doch sicher ein Telefonbuch, in dem ich schnell nachschlagen kann. Telefonbuch? Ja. Ja, Telefonbuch, freilich habe ich. Was haben Sie denn, Herr Eder? Nix. Wissen Sie, ich denke bloß, wenn Sie die Hemden im Laden kaufen, da ist gleich einer um die Ecken. Im Telefonbuch, da, wissen Sie, da fallen nämlich ein paar Seiten. Na, ja, nachschlagen kann ich ja mal. Ne? Vielleicht ist der Buchstabe gar noch vollständig. Na ja. Kriegbaum heißt sie. Ja, was ist denn jetzt passiert? Bin jetzt ich an die Kiste hingekommen? Ja, ich weiß nicht. Mein Gott, sämtliche Nägel hier am Boden. Also. Entschuldigen Sie, wie man es redet. Entschuldigen Sie. Ich helfe Ihnen, die Nägel einsammeln. Ja, das machen Sie. Ich schaue inzwischen im Telefonbuch unter dem Namen Kriechbaum. Wie war das? Krieg? Ja. Wie war der Vorname, Herr Greiner? Gisela, glaube ich. Gisela. Ja. So, Kriechbaum. Während der Herr Greiner die Nägel auflas, die natürlich nicht er, sondern der Pumuckl hinuntergeworfen hatte, schlug der Meister Eder schnell im Telefonbuch nach, fand glücklich auch die Adresse der Schneiderin und legte schleunigst das Telefonbuch wieder auf den Stuhl. Es ging noch einmal gut. Der Herr Greiner verabschiedete sich, ohne etwas bemerkt zu haben. Der Meister Eder atmete auf. Und die ganze Aufregung bloß, weil die Frau nicht hat Acht geben können. Weißt du was? Wenn die Frau das nächste Mal stolpert, dann lassen wir sie einfach nicht mehr herein. Wir sagen, wir haben viel zu schöne Stühle für sie. Also ich bin ja gern hilfsbereit, aber das hätte es wirklich nicht braucht. Und jetzt schleunigst raus mit dem Stoff und in Reinigung damit. Ja, das müssen wir jetzt machen. Komm. Ja. Der Meister Eder hatte Glück. Die Reinigung machte ihre Sache gut. Man sah von dem Blutfleck nichts mehr. Der Stoff hatte keinerlei Schaden erlitten. Und da das Ganze express gegangen war, konnte er sogar den Stuhl pünktlich abliefern. Soweit war alles in Ordnung. Aber dann kam doch noch ein dickes Ende nach. Und zwar mit der Frau Sichelhammer, von der ich schon am Anfang gesagt habe, dass sie nicht gerade ein Engel ist. Ja, also die Rechnung, die wäre jetzt schon der Frau Sichelhammer präsentieren. ist ganz schön geschmolzen. Sonderbehandlung und Express, 14 Mark. Kommt aber trotzdem gut weg, die Frau Sichelhammer. Weil ich meine Arbeit gar nicht rechnet. Und meine fürchterlich große Arbeit, weißt du, mit dem Festhalten von der Zeitung und dem Hinunterwerfen von den Nägeln und alles, das rechnen wir die auch nicht, diese Arbeit. Ist ja wahr. Die müssen wir eigentlich auch noch rechnen. Ja, die muss man nämlich ganz besonders hochrechnen. Mit 27 Mark ungefähr. Naja, mindestens. Mindestens ungefähr. Aber pass auf, Pumuckl. Wir wollen nicht so sein. Ja, ich will aber schon so sein. Weißt du was? Da kann ich mir nämlich Schokolade kaufen und Käse und lauter. Die kriegst du ja so. Pass auf, wenigstens Porto sparen wir. Die Geranienstraße ist nicht weit, habe ich auf dem Stadtplan gesehen. Ja. Also, pass auf, Pumuckl, machen wir einen Spaziergang hin und holen wir uns das Geld gleich ab. Ja, und dann machen wir wieder einen Spaziergang zum von dem Geld Schokolade kaufen, weißt du? Und, und dann macht der Schokolade einen Spaziergang in meinen Magen hinein und dann vielleicht noch ein Stück Käse. Oh, komm, gehen wir gleich spazieren. Ja, genau. Spazieren! Der Meister Eder und sein Pumuckl gingen wirklich gleich los in die Geranienstraße. Das Haus Nummer 24 sah recht verwahrlost aus. Nicht einmal Namensschilder waren an der Haustüre angebracht. Meint, da dürfen wir jetzt das ganze Haus absuchen, im alten Stockwerk, die Frau Sichelhammer wohnt. Ja. Wir wollen mal schauen. Ah, Parterre wohnt schon mal nicht. Ui, du, dafür wohnt aber im Parterre jemand, der Gemüse isst oder irgend sowas. Ja, Sauerkraut wahrscheinlich. Ja. Komm, weiter, Pumuckl. Schau mal den ersten Stock nach. Vielleicht essen die dort Schokoladenpudding. Dann klingeln wir und sagen, dass wir einen großen Schokoladenpudding-Hunger haben. Ja, klingeln tue ich schon, aber nicht wegen dem Pudding. Warum nicht? Sondern wegen der Frau Sichelhammer. Ja, und vielleicht. Aber warte, da kommt gerade jemand die Treppen runter. Entschuldigen Sie, in welchem Stockwerk wohnt denn da eine Frau Sichelhammer? Sichelhammer? Ja. Da wohnt keine Frau Sichelhammer, nicht? Im ganzen Haus nicht. Aber das ist doch die Nummer 24. Ja, die Hausnummer, ne? Ja. Ah, da ist der Zettel, was mir die Frau selber aufgeschrieben hat. Ja, ich wohne schon 30 Jahre da herin, da hat noch nie eine Frau Sichelhammer gewohnt. Auch nicht in Untermiete? Nein, Untermiete, das weiß ich auch nicht so genau. Oh je. Aber in unserem Haus haben sie nur im vierten Stock drum Untermieter. Ja, nachher wird es schon im vierten Stock sein. Also, ich danke Ihnen recht schön, gell? Bitteschön, bitteschön. Im vierten Stock. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das da mit der Post geschickt. Und meine alten Knochen geschont. Ja, sag mal, hat die Post lauter junge Knochen? Ja, hingere schon als mich. Werden die Postknochen nie alt? Doch, auch, Pumuckl. Aber die sind das Treppenstein nachher gewohnt. Ah, so, ja. So, dann. Jetzt klingelt einmal da im vierten Stock herum. Entschuldigen Sie, wohnt bei Ihnen in Untermiete eine Frau Siegelhammer? Nein, die hat auch noch nie eine da gewohnt. Ja, und nebenan, haben die irgendwelche Untermieter? Nein, da herin hat noch nie jemand gewohnt, der so heißt. Ah? Ja, vielleicht im Hinterhaus? Jetzt fragen Sie einmal da. Ja, ist gut, das mache ich. Dankeschön, gell? Und entschuldigen Sie die Störung. Bitte schön, gern geschehen. Ja, Kinder, wahrscheinlich ahnt ihr es schon. Auch der Gang ins Rückgebäude nützte nichts. Und auch nichts die Nachfrage in einer Bäckerei. Weit und breit gab es keine Frau Siegelhammer. Die feine Dame hatte einfach einen falschen Namen und eine falsche Adresse angegeben. Ihr könnt euch vorstellen, wie enttäuscht der Meister Eder und wie wütend darüber der Pumuckl war. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als unverrichteter Dinge in die Werkstatt zurückzuspazieren. Dort sprang der Pumuckl wie ein, eben wie ein richtiger Kobold hin und her. Oh ja, da bin ich aber gleich. Was bin ich denn da gleich? Da bin ich aber gleich so wütend. No. Noch wütender, am wutwütigsten bin ich da. Also ich muss schon selber sagen, das hätte ich nie gedacht. Lasst sie sich helfen, riecht einen Schaden und nachher blitzt sie uns. Also schäbige Leute gibt schon. Oh, am liebsten würde ich durch alle Straßen sausen und die Frau Siegelhammer finden und sie so zwicken, dass sie eine Stunde lang wie ein Floh hüpft und dass sie gleich 14,30 Mark hergibt, nur damit sie nicht mehr so scheußlich hüpfen muss. Und weißt du, wie die schreien würde, weil ich sie nicht nur in die Hand zwicke, sondern ich zwick sie auch noch. Ist schon recht. Da zwick ich sie ja, auch noch. Ja, Pumuckl, jetzt hör nur wieder auf. Ja. Nein, ich höre da nicht auf, weil ich jetzt erst eine sehr gute Rache habe. So. Ja, weißt du was? Wenn sie schreit, dann flüstere ich ihr eine ganz falsche Adresse von uns zu. Und da kann sie dann durch irgendein Haus sausen und uns suchen. Jawohl, und wir verbinden ihr nie mehr wieder die Hand. Nie mehr wieder. Na ja, jetzt wart's mal, wird's kaum vor unserer Tür hinfallen. Oh, das ist aber schade. Warum? Aber wir verbinden auch keine Hand mehr, wenn jemand anders hinfällt. Wir helfen überhaupt niemals niemand mehr. Also Pumuckl, nie mehr. So weit kann man nicht gehen. Weil der eine schäbig ist, darf man nicht einen anderen drunter leiden lassen. Oh, aber wenn ich aber drunter leide, dass ich keine Schokolade mehr bekomme, sollen alle blutigen Händemenschen auch drunter leiden. Jawohl, ich lasse niemand mehr herein. Und du lässt niemand mehr herein. Und auch nicht, nie mehr. Ganz bestimmt nicht. Ganz gleich, ob seine Hand oder vielleicht seine Nase oder seine Haare oder irgendetwas blutet. Nein. Pumuckl, komm jetzt, führ dich nicht so auf. Nein! Fast wirst du jetzt an die See gehen, krumpelt. Wir werden nie mehr helfen. Wir sind keine Elfen. Und kommt jemand blutig, dann werde ich wutig. Na, was ist denn? Was hast du denn? Mein Fuß. Hast du einen Fuß? Wie, lass schauen. Ein Reißnagel. Was? Ist drin einer. Was ist das? Das kommt von deinen Hin- und Herhupferei. Nein, das kommt von dem Reißnagel. Blut! Geh zu. Geh weiter, das Tröpfel da von dem bisserl Reißnagel. Blut. No, jetzt führ dich nicht so das auf. Das tut so weh. Noch ein ganzer Tropfen Blut kommt da. Ja, du musst das gleich zubinden, sonst kommt noch ein dritter Tropfen Blut. Ja, das mache ich schon. Schnell. Ja, ich verbinde schon. Einen ganz besonders dicken Verband mache ich da drumrum. Ja, bitte einen ganz besonders dicken Verband. Ah, es ist ja gut, dass jemand hast, der dir hilft. Ja, das ist sehr gut, aber du musst den Verband auch ganz schnell holen. Ja, guck mal, hier, schon fast wieder ein halber Tropfen ist da unterwegs. Ja, aber bis ich das Verbandszeug bringe, gell, da denkst du ein bisschen über was nach. Nachdenken? Über einen blutigen Reißnagelfuß soll ich nachdenken? Na, ob's wichtig ist, dass ich dir helfe, denn ich bin doch auch kein Elfe. Kommt jemand blutig, dann werde ich wutig. Hast du nicht gerade so ein Gedicht gemacht? Nicht gerade, sondern das habe ich vorhin gemacht. Und das habe ich ja nicht über meinen blutigen Fuß, sondern über andere Leute blutige Füße gemacht. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Meinst? Ja, sehr großer Unterschied. Ich würde sagen, wenn dir ein besseres Gedicht einfällt, dann kriegst du ein Stückchen Schokolade. Also, ich komm gleich mit Hansa Blach. Ja, also so gleich kann man ja schließlich auch kein anderes Gedicht machen. Da gehört ja ein Dichtkopf dazu. Also höchstens kann ich so ein ganz kurzes machen. Also so vielleicht. Blut tut nicht gut, Wut ruht. Ui, ja, du kannst die Schokolade gleich mitbringen. Ja. Ja, ein sehr schönes Gedicht. Blut tut nicht gut, Wut ruht. Tja. Da kann man zum Abschluss gar nichts mehr sagen, außer dass der Meister Eder recht hat. Und dass natürlich der Fuß vom Pumuckl seinen dicken, dicken Verband bekommen hat und der Magen vom Pumuckl sein süßes Stückchen Schokolade. Und wie die Geschichte vom Meister Eder und seinem Pumuckl weitergeht, das erfahrt ihr das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiederhören!